nicht Gift, das ich dir reiche. Er lebt, kommt zu dir, ist wohl auch nicht krank, nicht einmal krank. Nicht krank, nicht tot? Gewiss nicht tot, denn Gott lohnt Gutes hier getan, auch hier noch. Begreifst du aber jetzt, wie viel andächtig Schwärmen leichter ist, als gut zu handeln? Nicht wahr? Er mag auch wohl verreist nur sein. Ja, allerdings. Doch sieh, dort mustert mit neugierigem Blick ein Muselmann mir die beladenen Kamele. Kennt ihr den? Ha, euer Derwisch, euer Schachgesell. Al-Hafi? Jetzt des Sultans Schatzmeister. Al-Hafi, träumst du? Er ist's. Wahrhaftig. Hinein mit euch, geschwind.